Ich sage Ihnen, Frau Tredup, Ihr Mann wird glänzend rausgerissen. Morgen überreichen sämtliche Pressevertreter dem Vorsitzenden einen Protest gegen den gemeinen Angriff von Gareis. Ja, nur die Volkszeitung hat sich ausgeschlossen und dann natürlich die Nachrichten. Das ist nett von Ihnen, Herr Stuff. Und das wird dem Max gut tun. Aber jetzt ist zu spät. Der Gebhardt hat ihn auf die Straße gesetzt. Aber das geht doch nicht. Das ist ausgeschlossen. Das braucht sich der Tredup nicht gefallen zu lassen. Auf die Straße gesetzt. Ohne Gehalt. Ja. Aber da müssen Sie klagen. Sowas gehört an die große Glocke. Nö. Wir werden nicht klagen. Und eigentlich bin ich froh, dass es so gekommen ist. Mein Mann wird hier nie froh werden. Das ist ihm alles nicht gut bekommen. Naja, haben Sie schon recht. Wer mit uns Schweinen umgeht, der wird selber bald zum Schwein. Oh Gott, Herr Stuff, bei Ihnen ist das ja was ganz anderes. Sie sind ein Mann, Sie können sowas mal machen. Aber der Max ist ja so ein Junge. Der Swin igelt sich gleich von oben bis unten ein, wenn der mal mit dem Dreck spielt. Ach, was sind Sie für eine Frau? Das richtige Muster. Gerade jetzt mal. Aber morgen auch. Morgen auch. Es ist nach 22:30. Jetzt muss er kommen. Wo ist er denn eigentlich hin? Nach Stolpe zu. Nach Stolpe? Ja, und weiter. Wissen Sie, Herr Stuff, Ihnen kann ich's ja sagen. Er holt das Geld. Das Geld? Ja, das Geld. Wo hat er's denn? Ich weiß auch nicht. Er sagte was von Stolpermünde. Oh, vielleicht in den Dünen vergraben. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, Frau Tredup. Ich wäre mitgefahren. Mitgefahren? Ja, wieso? Ach, Quatsch. Jetzt müsste er aber hier sein. Vielleicht hat er den Zug verpasst. Und es ist stickeduster da draußen. Ja, vielleicht muss er suchen. Können Sie noch ein bisschen warten? Natürlich, Frau Tredup. Ich verpasse ja nichts. Soll ich Ihnen ein Bier holen? Nein, danke. Ich werde viel zu dick. Doch. Kurz vor eins kommt noch ein Zug. Da können wir jetzt zur Bahn gehen. Ich gehe nicht aus dem Haus. Ich warte hier auf ihn. Ja, selbstverständlich warten wir hier. Und sie warten. Es wird Mitternacht, 12:30. Es wird 13:45. Mit dem Zug ist er auch nicht gekommen. Gehen Sie nach Hause, Herr Stuff. Und Sie? Ich warte. Dann warte ich mit. Um 6:10 kommt der Frühzug. Aber Sie müssen schlafen. Oh, ich schlafe hier sehr gut in meiner Sofaecke. Tun Sie das Mann auch. Er ist doof. Ich warte mit. Um 3 geht nach kurzem Flackern die Petroleumlampe aus. Die Frau stellt sie vor die Tür, sieht auf Stuff, der in seiner Sofaecke schnarcht. Sie setzt sich wieder hin und wartet.